allein getingelt. Und oftmals hat die Kasse nicht geklingelt. Dann eines Tages lernten wir uns kennen. Und seither wollen wir uns nie wieder trennen. Durch die Lande. Heyo, heyo, ho. Wie früher mal so manche Räuberbande. Heyo, heyo, ho. Wir haben beide nie den Mut verloren. Heyo, heyo, ho. Wir sind nun mal für die Musik geboren.